Das sind die aktuellen Themen. Ortsentlastungsstraße Südring wird gebaut, Bundeswehrübung bei Uchte und Schmitz gewinnt Landesmeisterschaft. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon für einen Dykes. Guten Tag. Im Laufe dieser Woche wurde damit begonnen, die Voraussetzungen für den Bau der Ortsentlastungsstraße Südring zu realisieren. Die neue Straße wird zweimal eine Wassertransportleitung kreuzen. Wegen der geänderten Belastung aus dem Straßenneubau müssen die Leitungen mit einem Schutzrohr gesichert werden. 200 Teilnehmer aus 13 Nationen nehmen bis Ende der Woche in einer Übung im Landkreis Nienburg teil. Diese gilt als weltweit größte NATO-Übung im Bereich zivil-militärischer Zusammenarbeit. Ausgerichtet wird die Übung vom entsprechenden Zentrum der Langendammer Clausewitz-Kaserne. Neben Soldaten sind zahlreiche Zivilisten in das groß angelegte Rollenspiel eingebunden, wie auch gestern in Uchte. Oberstleutnant Ralf Waschki war mit dem Übungsverlauf sehr zufrieden. Die Lage, die wir hier gespielt haben, lief sehr gut. Das Gespräch, was eigentlich von unserer Seite her der Schwerpunkt war, weil da üben wir das, was wir tatsächlich im Einsatzland machen, war ein gutes Gespräch. Es sind alle Informationen gegeben worden. Es sind auch alle Informationen bekommen worden. Also der Informationsaustausch hat so stattgefunden, wie er hätte stattfinden sollen. Dann kam es im Endeffekt dann zu dieser Verpuffung. Auch dort hat das Team sehr gut reagiert. Morgen tagt um 15 Uhr der Ausschuss für Familie, Soziales, Kultur, Sport und Fremdenverkehr im Sitzungssaal in Steierberg. Unter anderem wird über den Antrag des TUS Steierberg für die Ersatzbeschaffung von 4 Jugendtoren beschlossen werden. Außerdem wird über den Haushalt 2016 beraten werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Erstmalig wurde beim SCB Langendamm die Landesmeisterschaft im Fünfkegelbillard durchgeführt. Hier setzte sich Neu-SCBer Klaus Schmitz souverän in 3 Sätzen gegen Roberto Di Ventura vom BDV Neustadt durch. Schmitz wird damit 2016 die Farben des SCB Langendamm und den Landesverband Niedersachsen bei den deutschen Meisterschaften vertreten. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.